Also, ihr wisst ja schon, es gab einen Unfall im buchstäblichen Sinne. Also ein Referent, der jetzt hier eigentlich mit Maggie sitzen wollte, hat so einen Fahrradunfall, die kann nicht kommen. Und deshalb, das ist auch der Grund, warum wir es jetzt auf 3 verlegt hatten, weil wir gehofft haben, er kann da noch kommen, aber er kommt nicht. Ich habe jetzt auch, ursprünglich sollte auch wer anders moderieren, der aber jetzt in einem anderen Workshop auch moderiert und ich habe das spontan übernommen. Wir haben uns überlegt, dass wir das jetzt so machen, dass Maggie einfach ihren Teil vorträgt wie geplant, dass wir dann das, was Maggie vorgetragen hat, diskutieren und dass wir dann Zeit haben, vielleicht nochmal auf eine etwas andere Weise über dieses Phänomen rote Gruppen zu sprechen. Und ich würde dann einfach so ein paar Fragen in die Runden geben dazu, zu euren Erfahrungen und Gedanken dazu. So als Ersatz für den zweiten Teil, der ausgefallen ist. Willst du dann direkt anfangen und auch erzählen, warum wir das überhaupt machen und so? Ja, kann ich machen. Genau, also der Bezug auf die roten Gruppen ist da jetzt diese Woche auch immer schon mal wieder gefallen an unterschiedlichen Stellen. Wir haben das auch in der Eröffnung gesagt, dass das mit einer der Gründe war, warum wir uns auch für dieses Thema entschieden haben, weil uns das eben in den letzten Jahren immer häufiger begegnet ist, dass Gruppen oder auch Einzelpersonen sich eben stärker an so Marxismus-Leninismus orientieren, dass sie sich auch symbolisch und inhaltlich eben in so eine Tradition des Realsozialismus stellen, sich positiv darauf beziehen. Und dass teilweise eben auch so auf Hierarchie und Disziplin beruhende Organisationsmodelle vertreten werden. Und wir haben eben bei uns in der Gruppe, aber auch so in weiteren Teilen der radikalen Linken so ein Bedürfnis wahrgenommen, sich damit kritisch auseinanderzusetzen und dem auch was entgegenzusetzen. Und haben aber gleichzeitig in der Auseinandersetzung, wie sie uns bisher begegnet ist, so ein bisschen auch so eine inhaltliche Kritik eigentlich vermisst. Also wir hatten so das Gefühl, das bewegt sich eher so auf so einer Ebene, wie, also ein bisschen wie so eine Antifa-Recherche oder so, dass man sich so anguckt, welche Akteure gibt es da, mit wem stehen die in Kontakt und so weiter, aber gar nicht so sehr, was ist eigentlich, was vertreten die genau und was stört uns daran, warum wollen wir was anderes. Und wir glauben aber, dass gerade diese inhaltliche Auseinandersetzung eigentlich total wichtig wäre, wenn man auch den Anspruch hat, Leute davon zu überzeugen, dass sie sich besser in eine andere Richtung orientieren sollten. Also ein Teil dieses Phänomens ist ja auch, dass insbesondere junge Leute sich diesen roten Gruppen zuwenden. Und da wird dann eben viel auch so eine, ja, sozusagen so eine psychologische Erklärung geliefert. Also Leute sehen sich irgendwie nach einfachen Antworten. Das ist irgendwie so ein Angebot, was so eine Identifikation, so eine Stärke quasi ermöglicht. Das finden wir auch überhaupt nicht falsch als Erklärungsansatz, aber denken eben, dass es trotzdem auch noch diese inhaltliche Ebene braucht und eben, wie gesagt, auch, dass die eben Teil eines Gegenentwurfs ist, den wir vielleicht dann dagegen stellen wollen. Genau, und deswegen haben wir als Kantine-Crew oder eigentlich auch wieder so eine kleine Untergruppe der Kantine-Crew eben angefangen, uns mit Texten von roten Gruppen auseinanderzusetzen. Wir haben da uns insbesondere den kommunistischen Aufbau und die kommunistische Organisation, jetzt kommunistische Partei, aber ich werde jetzt im Folgenden immer noch K.O. sagen, angeschaut. Das heißt auch nur einen kleinen Ausschnitt. Und das heißt, die Auseinandersetzung hat eben auch größtenteils auf Basis von Texten stattgefunden und gar nicht so sehr aus so wirklich in praktischen Auseinandersetzungen, Versuchen der Zusammenarbeit oder eben auch Nicht-Zusammenarbeit heraus. Das wäre der Teil gewesen, den eben die Gruppe Kappa jetzt noch besser hätte erzählen können aus Leipzig. So gesehen ist es sehr schade, dass das jetzt wegfällt. Und vielleicht haben ja auch manche von euch aber dann trotzdem Erfahrungen, die ihr in die Richtung teilen wollt. Also das ist auf jeden Fall auch ein Ziel jetzt für uns von diesem Workshop, dass wir da vielleicht zusammen über solche Erfahrungen oder auch über Strategien sprechen können. Genau, vielleicht noch, bevor ich in die inhaltliche Kritik richtig einsteige, eine Sache noch vorab, dass wir eben den Eindruck haben, diese roten Gruppen sind sozusagen eine extreme Ausprägung von so einem Phänomen in der radikalen Linken, was auch noch weiter zu fassen ist. Also ich habe gehört, gestern in einem der Workshops ist wohl auch der Begriff Neoleninismus gefallen. Den Begriff finde ich auch irgendwie in dem Zusammenhang ganz brauchbar und würde das aber nicht auf die roten Gruppen beschränken, sondern eben sagen, dass es insgesamt in der radikalen Linken so eine Tendenz gibt, als Reaktion wiederum auf so eine Handlungsunfähigkeit, auch auf so eine Isoliertheit in der eigenen Szene, genau, also sich neue Strategien zu suchen, sich in eine andere Richtung hinzuorientieren, die dann eben versucht, der auf Menschen außerhalb der Bubble, auf die ArbeiterInnenklasse zuzugehen und die aber auch mit diesem stärkeren Bezug auf Klassenpolitik dann vielleicht teilweise so einen Überschlag in eine andere Richtung wiederum macht. Also wo dann so Erkenntnisse aus der Identitätspolitik, die ja in den letzten Jahren stärker geworden sind, dann wiederum auch so ein bisschen über einen Haufen geworfen werden und also deren wichtiger Gehalt auch so ein bisschen verkannt wird. Und das eben auch als Reaktion auf so eine autonome Organisation, die vielleicht in vielen Teilen unverbindlich bleibt oder so, dann eben so Hierarchien eingefordert werden, um eben schneller handeln zu können. Und wir finden also diese Krise in der radikalen Linken, die sehen wir sozusagen auch. Und wir sehen eine Notwendigkeit, darauf zu reagieren und sich umzuorientieren. Wir glauben aber eben, dass diese Orientierung, die die roten Gruppen da versuchen, nicht die richtige Antwort ist. Und aber jetzt soll es im Folgenden auch erstmal nicht um dieses weitere Phänomen gehen, sondern eben um die roten Gruppen im engeren Sinne. Genau, also dadurch auch, dass wir uns die Aspekte jetzt der inhaltlichen Kritik auch mit Kappa aufgeteilt hatten, ist das jetzt so eine relativ zufällige Auswahl sozusagen, über welche Aspekte ich sprechen werde. Und es gäbe halt auch noch andere wichtige Aspekte, wie zum Beispiel den Faschismus und Antisemitismus. Das werde ich jetzt eher so ein bisschen ausklammern oder nur kurz anreißen. Genau, ich werde zuerst über das Geschichtsverständnis der roten Gruppen sprechen, dann so ein bisschen über ihren Bezug auf die Arbeiterinnenklasse und so Fragen von Ideologiebegriff. Und dann über die Bezugnahme auf den Realsozialismus, die für uns in der Vorbereitung eben auch einfach zentral war, natürlich jetzt im Zusammenhang von der Kantinezone. Genau, also die roten Gruppen vertreten eben so einen Ansatz des historischen Materialismus, der aus unserer Perspektive reduktionistisch ist und eben auf einem deterministischen und linearen Geschichtsverständnis beruht, das eben so von Gesetzmäßigkeiten ausgeht. Das heißt, sie berufen sich auf den frühen Marx und vertreten so ein eindimensionales Vier-Stufen-Modell der menschlichen Geschichte. Das heißt eben vom Urkommunismus über die Sklavenhaltergesellschaft zum Feudalismus und zum Kapitalismus. Und wiederum ist im Kapitalismus dann auch quasi gesetzmäßig die Entwicklung zum Sozialismus und Kommunismus hin angelegt. Und als zentrale Transformationskraft von einer Gesellschaftsstufe zur nächsten sehen sie eben die Entfaltung der Produktivkräfte, also der Produktionsinstrumente und der Fähigkeiten der Menschen, sie zu bedienen. An sich ist es natürlich auch nicht grundsätzlich falsch, oder also wir wollen jetzt auch nicht irgendwie leugnen, dass die materiellen Verhältnisse oder die Produktivkräfte ganz entscheidend was mit der Entwicklung von Gesellschaftsformationen zu tun haben. Aber wir hatten eben beim Lesen der Texte den Eindruck, dass da so ein sehr einseitig und auch fatalistisches Verständnis vertreten wird, also dass die materiellen Gegebenheiten einseitig determinieren, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und dass es da eben also kaum Raum für subjektive Eingriffe, aber eben auch für so, sagen wir mal, historische Zufälligkeiten und Aushandlungsprozesse gibt. Also dass das einfach dann alles so hinten runterfällt in den Blick auf Geschichte. Und dass eben auch Ideologie als eine Kraft in der Geschichte, die ja gerade im 20. Jahrhundert eine große Rolle gespielt hat, da nicht ausreichend Raum bekommt, was dann eben dazu führt, dass eigentlich die roten Gruppen die Geschichte des 20. Jahrhunderts gar nicht angemessen darstellen können und da viele Sachen auch so ein bisschen ausblenden und verdrehen. Dazu komme ich dann auch gleich nochmal. Und dass sie auch nicht wirklich erklären können, warum der Realsozialismus eigentlich gescheitert ist und warum wir uns jetzt gerade auch wieder in der Phase befinden, wo der Faschismus wieder auf dem Vormarsch ist. Und so eine weitere Problematik, die eben mit diesem mechanischen Geschichtsverständnis einhergeht, ist, dass Menschen darin auch nicht als Subjekte erscheinen, die zur Autonomie fähig sind, sondern dass sie eigentlich eben reduziert werden, darauf so eine historische Aufgabe auszufüllen. Das heißt also, wie ich auch gerade auch schon gesagt habe, es geht nicht um so Aushandlungs- und Erkenntnisprozesse, sondern eben um so eine gesellschaftliche Logik, der die Einzelnen eigentlich so unterworfen sind. Genau. So viel vielleicht erstmal dazu und dann komme ich zu dem Bezug auf die Arbeiterinnenklasse und zu der Frage von Ideologie und Klassenbewusstsein. Zunächst einmal vielleicht eine Sache, die wir als Kantine-Crew auch mit den roten Gruppen teilen würden, nämlich, dass es im Interesse der Arbeiterinnenklasse liegt, den Kapitalismus zu überwinden und dass das auch objektiv der Fall ist. Gleichzeitig aber, dass es einfach eine riesige Kluft gibt zwischen diesem, was wir als objektives Interesse bestimmen würden und dem, was Leute eben subjektiv als ihr Interesse sehen oder auch artikulieren. Und dass ja diese Kluft auch was ganz Entscheidendes ist, wenn wir uns fragen, wie können wir eigentlich irgendwie eine Bewegung aufbauen. Und dass es da auch eben bei den roten Gruppen so ein sehr reduziertes Verständnis davon gibt, wie diese Kluft eigentlich zustande kommt. Dass sie das nämlich in erster Linie eigentlich auf so nur staatliche Praktiken reduzieren. Da würde ich jetzt mal ein kurzes Zitat aus der Grundlagenschulung der KO vorlesen. Der Staat hat eine Vielzahl von Mechanismen entwickelt, um die Arbeiterklasse davon abzuhalten, dass sie sich ihrer Lage bewusst wird, sich organisiert und selbst die Macht übernimmt. Dazu gehören sowohl die Repressionsapparate wie Polizei, Geheimdienste und Armee, als auch Mittel der Manipulation und Beeinflussung des Bewusstseins wie Schulen, Medien und so weiter. Das heißt, die zentralen Mechanismen, die hier benannt werden, sind Manipulation und Repression, die eben dafür verantwortlich sind, dass viele Leute kein Klassenbewusstsein entwickeln. Das heißt, Ideologie wird als etwas gedacht, was von außen so auf die Leute kommt, eben durch Propaganda und Repression. Und wenn die ArbeiterInnen eben nicht unter dem Einfluss von Staat und Medien stehen würden, dann wären sie einfach klassenbewusst und das Problem wäre gelöst. Das ist jetzt hier nicht der Rahmen, um irgendwie so ausführlich auf Ideologiekritik einzugehen oder Ideologietheorie, aber trotzdem finden wir eben, dass man da ja so ganz grundlegende Einsichten aus der Ideologiekritik eben dagegen in Stellung bringen muss, um einfach ein realistischeres Bild davon zu bekommen, wie Menschen sich Vorstellungen über die Gesellschaft entwickeln. Und dazu kann man ja auch zu Marx zurückgehen, der eben gesagt hat, ja, dass gesellschaftliche falsche Vorstellungen über die Gesellschaft keine bloßen Irrtümer sind und auch nicht einfach auf Manipulation zurückgehen, sondern dass es eben um einen falschen Schein geht, der aus den Verhältnissen selbst hervorgeht, also dass die Verhältnisse einfach undurchsichtig sind für die Einzelnen und dass eben ein Produkt davon dann Ideologien sind. Und dementsprechend es eben nicht nur staatliche Intervention braucht, dass Menschen ideologische Vorstellungen entwickeln. Propaganda kann natürlich verstärkend wirken in dieser Richtung, aber ist nicht die primäre Ursache davon. Und gerade wenn wir dann eben auch auf den Faschismus gucken oder auf Ideologien wie Antisemitismus und Rassismus, ist noch ein weiteres wichtiges Element, was in der Analyse der roten Gruppen fehlt, eben auch so diese affektive Dimension von Ideologien. Also dass über die gewaltsame Ablehnung oder durch so eine stereotype Darstellung von bestimmten Gruppen eben auch so eine Selbstaufwertung geschehen kann oder so eine Umlenkung sozusagen von gesellschaftlichen Missständen, die man auf irgendeiner Ebene wahrnimmt und das natürlich auch in dieser faschistischen Massenbewegung so ein Moment von Lust oder so ein Stärkegewinn liegt. Das sind ja alles so jetzt sehr, sehr verkürzt wiedergegebene Einsichten, die von Wilhelm Reich zum Beispiel entwickelt wurden und dann von der kritischen Theorie, also wo Freud und Marx zusammengeführt werden und ja, die uns eben Einsichten darüber geben, warum Menschen nicht automatisch zum Sozialismus eben hin tendieren, sondern warum es auch so ja, diese krassen Gegenentwicklungen gibt, die dann eher eben in so eine Vernichtung führen. Und wenn wir uns Rassismus anschauen, dann ist natürlich so ein Teil davon, von materialistischen Theorien, die versuchen, den zu erklären, dass es auch ein kognitiver Reflex ist von Konkurrenz unter ArbeiterInnen weltweit, also die einfach zueinander in Konkurrenz gesetzt werden und das dann ideologisch verarbeiten. Aber auch das ist als Erklärung nicht ausreichend, sondern es braucht eben auch diese sozialpsychologische Ebene von diesen Affekten, die ich gerade beschrieben habe. Und gerade auch, wenn wir uns dann Antiziganismus und Antisemitismus anschauen, dann kann man da auch sehen, also es sind ja Gewaltverhältnisse, die sehr weit in die Geschichte zurückreichen, wo es so bestimmte Mythen und Stereotype gibt, die sozusagen auch so eine Art Eigenleben entwickeln. Also die alleine dadurch eine gesellschaftliche Wirkmächtigkeit haben, dass sie über Jahrhunderte immer wieder tradiert wurden und eben in der Kunst auch auftauchen und in der Kultur und so weiter. Und dass es eben nicht ausreicht, diese Stereotype oder solche ideologischen Überzeugungen ja, also rein auf die jeweils gegebene Situation und auf Manipulationsversuche oder sowas zurückzuführen. Dazu vielleicht auch nochmal ein Zitat, wieder von der Grundlagenschulung der K.O., was dieses reduktionistische Verständnis von Rassismus nochmal zum Ausdruck bringt. In der Arbeiterklasse wirken Rassismus und Nationalismus als Spaltungsinstrumente, die einen Teil der Klasse gegen einen anderen aufbringen und damit von Kapital und dem Imperialismus als den wirklichen Feind aller Arbeiter ablenken. Es sollte also nicht verwundern, dass rassistisches Bewusstsein auf vielfältige Weise vom Staat, den Massenmedien und oft genug auch von den Unternehmen im Betrieb gefördert wird, um politische Ziele durchzusetzen und die Organisierung der Arbeiterklasse zu schwächen. Denn eine Arbeiterklasse, die nach Nationalitäten oder entlang anderer Grenzen gespalten ist, ist schwach und kann leicht geschlagen werden. Zitat Ende. Also es bedeutet auch, dass eigentlich rassistisch eingestellte ArbeiterInnen hier von dem Rassismus so ein bisschen freigesprochen werden. Also dass er eigentlich gar nichts mit ihnen zu tun hat, sondern eben äußerlich als dieses Spaltungsinstrument über sie kommt. Und also zum einen halten wir diese Analyse für sachlich falsch und wir halten sie aber auch für politisch schädlich und unproduktiv, weil wir ein umfassendes Verständnis von Ideologien brauchen, um auch Praxisformen zu finden, in denen Ideologien wirklich überwunden werden kann. Das beschränkt sich eben nicht auf so eine Ebene von Aufklärung durch so eine Gegenpropaganda, gegen die Staatspropaganda, sondern es geht auch darum, dass Menschen eben andere Erfahrungen machen, in denen sie wirklich Ideologien, die eben fest in ihnen auch verankert sind, wirksam überwinden können. Dann vielleicht noch so ein bisschen ein anderer Aspekt zu diesem Bezug auf die ArbeiterInnenklasse. Vorhin habe ich das auch schon so ein bisschen angerissen in der Einleitung, dass wir das an sich auch eine gute Sache finden, sich eben stärker wieder Klassenfragen und der ArbeiterInnenklasse zuzuwenden. Und dass es ein ganz entscheidender Bestandteil davon ist, dass wir eben versuchen, als Linke wirklich auch in die Gesellschaft hineinzuwirken und Handlungsmacht zu entwickeln. Und dass es eben, also während in der radikalen Linken jetzt in den letzten, sagen wir, 2 Jahrzehnten eben viel auch so ein Rückzug auf Theoriearbeit oder Rückzug auf die eigene Szene weit verbreitet war, dass es jetzt ja auch viele Versuche gibt, sich in eine andere Richtung zu orientieren. Also sei es in der Stadtteilarbeit, sei es indem man in Betriebe reingeht, dort versucht, Betriebsgruppen aufzubauen oder auch so unabhängige Gewerkschaften zu stärken. Also genau, es findet ja auf vielen Ebenen gerade so eine Zuwendung zu so Klassenfragen statt. Und das finden wir sehr gut, aber wir finden eben, dass das nicht auch wieder, wie ich vorhin gesagt habe, zu so einem Überschlag in die andere Richtung führen sollte, wo dann Erkenntnisse eben über Ideologie und darüber, wie Bedürfnisse und auch Erkenntnisse zustande kommen, einfach so über Bord geworfen werden. Bevor ich dann abschließend mit der Bezugnahme auf den Realsozialismus weitermache, ist noch so ein kleiner Aspekt, der uns immer wieder aufgefallen ist in den Texten und uns auch wichtig schien, so was wir genannt haben, Sorglosigkeit im Reden über Gewalt in der Revolution. Also dass in den Grundlagenpapieren von K.O. und K.A. sich auch eben Schilderungen dessen finden, wie sie sich den revolutionären Übergang vorstellen und dass es da sehr viel eben um eine gewaltsame Unterdrückung der Konterrevolution geht. Und auch das finden wir jetzt erstmal grundsätzlich nicht falsch. Also es ist einfach davon auszugehen, dass es konterrevolutionäre Kräfte geben wird in der revolutionären Situation und auch, dass man denen irgendwie wirksam begegnen muss. Und wir hatten aber den Eindruck, dass da eben vollkommen die Reflexion darauf fehlt, was das auch für Gefahren mit sich bringt, wenn man eben so gewaltsam gegen Konterrevolutionen vorgeht. Und zwar eben sowohl auf so einer individuellen, auch psychologischen Ebene, als auch eher auf so einer institutionellen Ebene, also wie das dann auch wieder den Aufbau von autoritären Strukturen in einer postkapitalistischen Gesellschaft eben befördern kann. Ja, und da war aus unserer Sicht, steckt da auch immer so fast so eine gewisse Lust da drin, so über die Gewalt in der Revolution zu sprechen und eben auch sowas wie so eine personifizierte Abwertung von KapitalistInnen. Also was auch wieder so ein bisschen auf so eine verkürzte Kapitalismuskritik hinweist und wo wir auch so eine Art Humanismus eigentlich dagegen in Stellung bringen würden. Also natürlich sind viele KapitalistInnen, wie sie gerade auf der Welt irgendwie leben und handeln, irgendwie Arschlöcher aufgrund der Situation, in der sie sich halt befinden, aufgrund ihrer Stellung in der Produktion. Aber gleichzeitig sind sie ja eben auch Charaktermasken, wie Marx sagt, also sie handeln unter bestimmten Zwängen. Und unabhängig davon ist eben unsere Vorstellung von Sozialismus oder Kommunismus die Überwindung von Klassenverhältnissen und in der Folge dann eben die Ermöglichung eines guten Lebens für alle Menschen, auch wenn sie sich jetzt gerade auf der Kapitalseite befinden. Genau, und so diese Verharmlosung von Gewalt in der Revolution ist natürlich auch einfach ein entscheidender Bestandteil von der Sichtweise auf den Realsozialismus, wo es dann eben schnell zu so einer Rechtfertigung oder Verharmlosung von Repression und Staatsterror kommt. Und darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer eingehen. Genau, also das hatte ich ja eingangs schon auch gesagt, als ein zentrales Merkmal von so roten Gruppen, dass sie sich eben ganz explizit in eine Traditionslinie mit dem Realsozialismus stellen und dass sie an dessen Gesellschaftsaufbau anknüpfen wollen. Also es werden zwar dann immer wieder auch Mängel, auch interne Mängel des Realsozialismus thematisiert und auch die Gründe, warum er gescheitert ist, aber das erscheint immer so als einzelne Aspekte dieser Gesellschaften, die irgendwie nicht funktioniert haben, die man in der zukünftigen Gesellschaft irgendwie besser machen müsste. Und es geht nicht um die grundlegende Funktionsweise dieser Gesellschaften, also um einen starken Staat, um die zentrale Planung und Verwaltung, auch um so gewaltsames Vorgehen gegen Opposition und generell so die Idee, umfassend in das Leben der Einzelnen einzugreifen. Also all das, was wir als so problematische Grundelemente eigentlich bestimmen würden, das wird im Grunde genommen affirmiert. Und das führt dann eben im Reden über konkrete realsozialistische Länder auch zu so einer Verharmlosung, Verklärung und teilweise auch Verdrehung von Fakten. Man muss vielleicht dazu sagen, dass jetzt auch bei K.O. und K.A., den Gruppen, die wir uns hauptsächlich angeschaut haben, die Bewertung des Realsozialismus auch unterschiedlich ausfällt. Also weil der kommunistische Aufbau auch vom Einsetzen der Kontrarevolution ab Stalins Tod spricht. Und von der Entstehung einer neuen Ausbeuterklasse, die dann eben sich eigentlich entschieden hat, den Kapitalismus wieder einzuführen, und dann ging das halt alles in Bach runter. Genau, und in der Folge fällt eben auch die Bezugnahme auf den Realsozialismus wesentlich weniger positiv aus als bei der K.O. oder zum Beispiel auch bei der Kommunistischen Initiative. Für die spielt tatsächlich diese positive Bezugnahme auf die DDR eine sehr große Rolle in deren Propaganda, also dass sie auch explizit sagen, gegen so negative Darstellung der DDR, wie sie zeitlang vorherrschend waren, wollen sie ein anderes Narrativ in Stellung bringen. Besonders gut sehen kann man das an der YouTube-Serie Das andere Leben von der K.O. Die wurde Anfang der Woche auch schon mal erwähnt. Das sind irgendwie 4 Teile von so einer Serie, wo ehemalige DDR-BürgerInnen eben interviewt werden. Größtenteils hatten die so führende Positionen auch in Ökonomie, Verwaltung, Politik. Genau, und die schildern da eben so ihre Erfahrungen und heben dann so besonders die sozialen Errungenschaften der DDR hervor, also in Gesundheit und Bildung, dass es eben hohes Maß an sozialer Gleichheit gab, Sicherheit der Arbeitsplätze, dass Kulturangebote erschwinglich waren und so weiter. Also es heben sie alles hervor und schwelgen da irgendwie in schönen Erinnerungen und loben dann eben auch so die Möglichkeiten von Mitbestimmung im politischen System, die es da angeblich gegeben habe. Und das ist aber auch so ein Punkt, über den wir diese Woche schon relativ viel diskutiert haben, dass eben diese Möglichkeiten von Mitbestimmung im politischen System und auch auf der Betriebsebene, wo sie eben dort auch besonders hervorgehoben werden in der Serie, eigentlich sehr dünn ausfielen und überhaupt nicht dem entsprechen, was wir uns eigentlich unter einer Selbstverwaltung vorstellen würden. Und dass natürlich zusätzlich auch die Möglichkeiten zur Mitbestimmung, die so offiziell gegeben waren, gar nicht wirklich ausgeschöpft werden konnten von den Menschen in den meisten Fällen, weil eben auch so ein Normierungsdruck geherrscht hat oder so ein Anpassungsdruck, der so eine freie Meinungsäußerung auch nicht möglich gemacht hat. Genau, und wenn es jetzt in dieser Serie oder auch in anderen Texten darum geht, um Repression oder auch um normierendes Vorgehen gegen bestimmte soziale Gruppen und Subkulturen und so weiter, dann läuft es meistens darauf raus, dass es einfach als notwendig dargestellt wird und dann als gar nicht weiter diskussionswürdig erscheint. Also beispielsweise, dass der Bau der Mauer notwendig war, da habe ich auch so kleine Zitate aus dieser Serie rausgesucht, dass eben eine der Interviewten sagt, man braucht keine Grenze zu ziehen, wenn man nicht zur letzten Konsequenz greifen kann und darf. Schlimmstenfalls musste auch geschossen werden. Das ist das Recht eines souveränen Staates. Und ein anderer Interviewter geht in so eine ähnliche Richtung, also stellt dann irgendwie so die rhetorische Frage, was denn an der Stasi eigentlich schlimmer gewesen sein soll als am Verfassungsschutz. Jeder Staat habe doch das Recht, im Inneren für seine Sicherheit zu sorgen. Und das fanden wir, das lässt halt ziemlich tief blicken, weil da irgendwie so eingefordert wird, dass die DDR an den gleichen Maßstäben gemessen werden soll wie kapitalistische Staaten. Und das bezieht sich aus unserer Sicht nicht nur auf diesen Aspekt von so Repression oder Souveränität, sondern auch auf die Art und Weise, wie die ganze Gesellschaft und die Produktion organisiert sind. Also wir haben in der Vorbereitung auch so einen Text von Ulf Wolter gelesen von 1975, wo er so eine Kritik am Marxismus-Leninismus formuliert, und die fanden wir eigentlich auch noch sehr zutreffend auf die roten Gruppen heute. Nämlich, dass der Marxismus-Leninismus Wolter zufolge keinen richtigen Begriff hat von der kapitalistischen Vergesellschaftung und eigentlich letztlich deren Form, also wie die Arbeit darin organisiert ist und auch wie der Staat und das Gemeinwesen insgesamt organisiert sind, so beibehalten will. Das heißt, es reicht eigentlich, auf dieser politischen Ebene so die Kommandohöhen sozusagen auszutauschen, neu zu besetzen und die Produktionsmittel eben in Staatseigentum zu überführen. Und was dabei aber völlig hinten runterfällt, ist eben so eine Ebene von sozialer Emanzipation von ArbeiterInnen. Also dass es auch eine wirkliche Erfahrung von Selbstverwaltung braucht, dass es eine Freiheit in der Lebensgestaltung braucht. Und also dieser Aspekt wird zum einen vernachlässigt, und wenn es dann dazu kommt, dass diese Freiheit und Selbstverwaltung eben potenziell in Konflikt geraten mit dem Funktionieren von sozialistischen Staaten, dann wird auch klar, dass es ganz also untergeordnet und letztlich abgeschnitten wird. Genau, und dazu vielleicht auch nochmal abschließend ein Zitat von Leo Kofler, mit dem sich ja wahrscheinlich manche von euch gestern beschäftigt haben, so eine Aussage über den Stalinismus, die ich da auch sehr passend fand. Der Stalinismus verändert das Individuum in seiner traditionellen Einseitigkeit, Unvollkommenheit, Armseligkeit und Zerrissenheit nur so weit, als er erst restlos seinen bürokratischen Bedürfnissen unterwerfen muss. Er gibt ihm Bildung, soweit er des Intellektuellen benötigt. Er gibt ihm Idealismus, soweit er diesen Idealismus im Dienste des Vaterlandes und des Aufbaus bedarf. Er macht es mit der Lehre von Marx vertraut, soweit es diese Lehre benötigt, um ein blindgläubiger Diener des Staates zu sein. Aber er lässt es im Kern unverändert, damit es all dies sein kann. Also das heißt, was hier beschrieben wird, ist so ein instrumenteller Zugriff eigentlich auf die Individuen. Also dass deren Verfügbarkeit für den sozialistischen Staat höher gewichtet wird als individuelle Freiheit, als so eine Aufhebung von Entfremdung und eben Entfaltungsmöglichkeiten. Und wir würden aber sagen, dass das ganz unhintergehbare Prinzipien sind von Sozialismus, die einfach von vornherein auch mitgedacht werden müssen und dass die nicht einfach aufgeopfert werden können für die Stabilität von so einem sozialistischen Staat oder System. Und auch, dass es eben ja so Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung auch braucht, um so ein Stück weit auch so einen Pluralismus in einem Sozialismus möglich zu haben, sodass der eben auch sich weiterentwickeln kann und in der Lage ist, auf sich selbst zu reflektieren, und dass eben Repression und Terror einfach kein Weg sein können, um so eine Gesellschaft in so einem Sinne zu entwickeln. Genau, damit würde ich es erstmal belassen. Es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber das war jetzt ja vielleicht auch schon mal genug Input für eine Diskussion.